Liedermacher. Ich habe mir den Disco-Schnee von morgens bis abends in die Nase gezogen. We'll be right back. alles stabil. Hier kommt niemand dran. Kassel ist stabil. Hier kommt niemand rein. We'll be right back.